ich nie geliebt, Sabine auf den Strich. Geschickt, doch liebe Maria, das Lied ist nur für deine. Denn außer der Gabriele und Sascha mag ich keine so wie dich. So wie dich. So wie dich. Ist es nicht fürchterlich, dass ich auch mal die Beatrix so geliebt habe wie dich? Ute war wirklich die Beste, die Schönste war Mareike. Und wenn ich es mir überleg, stand ich total auf Heike, so wie du